Kundgabe 8106. Empfangen am 20.02.1962. Gott will erkannt werden. Begründung der Offenbarungen. Nicht oft genug kann es euch gesagt werden, dass ich in der Endzeit ungewöhnlich in Erscheinung trete, weil ich euch Menschen retten möchte vor dem Untergang. Ich wende viele Mittel an. Ich spreche jeden einzelnen Menschen an in seinem Lebensschicksal. Ich zeige mich in ungewöhnlichen Geschehen aller Art, weil alles, was geschieht, mein Wille oder meine Zulassung ist. Und ich spreche euch Menschen direkt an aus der Höhe durch die Zuleitung meines Wortes. Denn ich will nur das eine erreichen, dass ihr mich selbst erkennet in allem, was geschieht, in allem, was euch begegnet, sei es freudiger oder leidvoller Art. Ich will nur von euch erkannt werden. Ich will, dass ihr Menschen an einen Gott und Schöpfer glaubet, der euer Vater sein will und der in seiner Liebe alles versucht, um eure Herzen nur für sich zu gewinnen. Darum also offenbare ich mich, darum lasse ich euch auch mein Wort aus der Höhe zugehen, denn ihr sollt Aufschluss erhalten, warum alles geschieht und dass einer über euch ist, der alles Geschehen lenkt, wenngleich er dem freien Willen der Menschen Rechnung trägt. Doch mein Wille und meine Macht wird alles recht zu richten wissen. Was der Wille der Menschen verkehrt macht und daher auch viel Verantwortung auf dem Menschen selbst liegt. Doch da ihr Menschen zumeist unwissend seid, da es euch an der rechten Erkenntnis mangelt, suche ich auch diese euch zuzuleiten, indem ich euch Aufschluss gebe über Sinn und Zweck eures Erdenlebens und eure Erdenaufgabe. Viel Zeit steht euch Menschen nicht mehr zur Verfügung, aber sie kann noch vollauf genügen, euch zu veranlassen, mich selbst als euren Gott und Schöpfer anzustreben. Und das ist das Einzige, was ich noch erreichen möchte, damit ihr am Ende keine Neubannung zu fürchten brauchet, wenn die ganze irdische Schöpfung wieder neu gerichtet wird. Das also müsstet ihr als Begründung gelten lassen, wenn ich mich euch offenbare durch mein Wort. Ich spreche euch an. Eine unerhörte Gnade, die meine Liebe euch zuwendet, weil mein Wort eine Kraft hat, die leicht eine Willensänderung in euch bewirken kann. Und dann seid ihr gerettet für alle Ewigkeit, wenn sich euer Wille wandelt, wenn er sich mir zuwendet und ich euch nun auch erfassen kann, denn es geht um euren freien Willen. Weder ich noch mein Gegner können euch zwingen zur Richtung eures Willens. Mein Wort aber kann es zu Wege bringen, dass ihr mir euren Willen schenket, weil ihr durch mein Wort mich selbst und mein Wesen erkennen lernet, weil mein Wort eine direkte Liebeanstrahlung ist, die in euch zünden kann und weil ihr mir selbst nahe kommt, wenn ihr willig mein Wort anhöret und danach tätig werdet. Es ist ein Gnadenmittel von so bedeutsamer Wirkung, dass ihr Menschen zum Leben erweckt werden könnet, das ewig wäret. Denn es ist selbst Leben, es ist eine Kraftausstrahlung, die alles Tote zum Leben erwecken kann, wenn es nur seinen Widerstand aufgibt. Darum also solltet ihr mich anhören, wenn ich selbst zu euch spreche. Ihr solltet meine Boten nicht abweisen, die euch mein Wort vermitteln, denn ich selbst sende sie euch zu, weil ich die Herzen erkenne, die nur noch meiner Liebeanstrahlung bedürfen, um lebendig zu werden, um dann dem ewigen Tode entronnen zu sein. Und wer meiner leisen Ansprache nicht achtet, den werde ich laut ansprechen müssen, was vor dem Ende auch noch oft geschehen wird. Denn wo ich nur noch eine Möglichkeit ersehe, Menschenherzen zu erweichen, dort werde ich auch nichts unversucht lassen, weil es nicht um das Wohlleben des Körpers geht, sondern um den Zustand der Seele, die gerettet werden soll, noch vor dem Ende. Zweifelt nicht an meiner Liebe, denn ob ihr Menschen sie auch nicht immer zu erkennen vermögt, so ist sie doch die Begründung alles dessen, was ihr erlebt und was euch auch oft schmerzlich berührt. Und solange noch eine Möglichkeit besteht, einzuwirken auf die Menschenherzen, werde ich nicht säumen, ihnen Hilfeleistung zu gewähren, denn ich will nicht, dass sie verloren gehen. Ich will, dass sie das ewige Leben erlangen und selig sind. Amen.